Ich habe gesagt, dass wir auf diesen Punkt bei diesen übergeordneten Aufgaben nochmals zurückkommen wollen, dieser Punkt 1, Abbau räumlicher Disparitäten, dass der durchaus eben auch Zündstoff beinhaltet und dass man das heute vielleicht auch etwas anders sieht in der Umsetzung. Ihr habt vielleicht in der Zwischenzeit diesen Artikel kurz durchgelesen, das geht ja schnell. Was habt ihr da zu bemerken? Einfach mal so gefragt. Also dieser Artikel steht eindeutig im Zusammenhang mit diesem Absatz 1, oder? Auch birgt er eine gewisse Brisanz, aber offenbar hat das die Leute nicht unbedingt aufgebracht, weil jeder sowieso gesagt hat, ja gut, das ist wieder mal eine Studie, oder? Und kommt erst noch aus Chur vom Kanton, also bleibt mal cool, da bewegt sich sowieso nichts in den nächsten Jahren. Das wird also die Grundhaltung gewesen sein, also die Gemeindepräsidenten dieser Gemeinden, die da aufgelistet sind, die sind nicht auf die Barrikaden gegangen. Und das Ganze ist ja dann im Artikel auch bereits wieder abgeschwächt durch verschiedene Voten von Politikern, die sagen, ja, Stoßrichtung stimmt zwar, aber in der Umsetzung wird das nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Grundhaltung, die dahinter steht. Aber habt ihr vielleicht da Bemerkungen dazu oder ist dir noch etwas aufgefallen hier speziell? Eine Aussage, die drin ist, zeigt eben auch wieder die föderalistische Art und Weise, wie die Raumplanung in der Schweiz betrieben wird. Was wird da auch genannt? Der Artikel ist ja vor allem zur Situation im Kanton Graubünden, aber, ja? Dass Bern und Wallis überhaupt nicht darauf eingehen wegen den... Ja, also so im Sinn Mut zur Lücke, oder? Dass man einfach diese heißen, brisanten Themen, dass man die gar nicht aufgreift, oder? Oder vielleicht nur im Versteckten. Also dass das explizit ausgeklammert wird bei diesen Kantonen, dass sich da niemand äußert. Vielleicht ist es dort die Situation noch brisanter, ich weiß es nicht. Aber das zeigt eben auch die Vielfalt und die Art und Weise, wie die verschiedenen Kantone eben ihre öffentliche Aufgabe Raumplanung eigentlich umsetzen. Und es gibt da durchaus eben auch Kantone, die wirklich im Sinne von Mut zur Lücke eigentlich die heißen Themen umschiffen, um eben in der politischen Diskussion nicht zu stranden und eben doch diese Pläne dann und auch die Gesetze, die dazu nötig sind, eben, dass die angenommen werden, oder? Dass man den Wagen eben nicht überlädt mit der Gefahr, dass das Ganze dann wach abgeht, oder? Das ist so immer ein bisschen der Seiltanz. Und im Kanton Graubünden hat man das zumindest thematisiert. Wenn man das etwas genau liest, diesen ersten Satz, muss man ja auch was sagen eigentlich bezüglich der Räume. Schließt dieser erste Abschnitt absolut aus, dass man Randregionen nicht mehr so intensiv mit Dienstleistungen versieht? Eigentlich nicht ganz, oder? Weil es steht nirgends, dass flächendeckend über die ganze Schweiz eben diese räumlichen Disparitäten abgebaut werden sollen. Es steht da, man spricht von Teilräumen. Diese Teilräume sollen miteinander funktionieren. Es sollen da Leistungen ausgetauscht werden. Die Teilräume sollen gewisse Aufgaben übernehmen. Sei das eben Siedlung, sei das eben landwirtschaftliche Produktion, sei das Erholung. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen diesen Teilräumen eben auch noch Räume sind, die eben nicht mehr angesprochen werden, oder? Also man kann das auch so interpretieren und dann ist da eigentlich dann nicht unbedingt ein Widerspruch vorhanden. Sondern das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eben hier gewisse Gebiete nicht mehr wirklich so intensiv mit Dienstleistungen versehen werden. Gut, habt ihr noch Bemerkungen dazu oder einfach als Ergänzung, dass ihr das auch ein bisschen da dabei habt, wieder als praktische Anbindung am Boden, um was es da eigentlich eben geht in dieser Raumplanung. Gut, dann möchte ich das verlassen, dann gehen wir weiter und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Thema, das eher wieder etwas abgehoben daherkommt, nämlich Raumordnungspolitik. Wir müssen uns ja fragen, ja, wer bestimmt dann eigentlich, wie unser Raum eigentlich sich entwickeln soll, oder? Sind das die einzelnen Leute, die da mitbestimmen können? Ist das der Bundesrat, der da in seinem Gremium beschließt und diskutiert? Oder wer gibt da eigentlich die Vorgaben für die grundsätzliche Ausrichtung? Wer verabschiedet diese vier Grundsätze, die wir vorhin gerade gesehen haben? Ist das anonym oder sind das bestimmte Personen? Sind das Experten, die das bestimmen? Oder sind das politische Gremien oder wer ist das eigentlich? Und wenn man von Raumordnungspolitik spricht, dann ist dann diese Definition auch wieder von Martin Wendy, das muss offenbar ein ganz gescheiter Professor gewesen sein. Der kommt immer wieder und wird zitiert, das war er auch oder ist er auch, er ist immer noch aktiv. Also Raumordnungspolitik ist der umfassende Vorgang, umfassend ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, der laufenden Bewältigung, laufend, also das zeigt eben, dass auch Raumordnungspolitik ein Prozess ist, das ist nie fertig, sondern die Raumordnungspolitik gibt eine Richtung vor und dann werden Maßnahmen getroffen und dann wird beobachtet und dann wird entschieden, ob das richtig ist oder falsch und dann wird geändert, oder? Und dann kommt die nächste Raumordnungspolitik. Aber eben nicht so momentan, sondern Raumordnungspolitik als laufender Prozess der Bewältigung raumrelevanter Probleme durch das politische System. Und das politische System ist wahrscheinlich eben auch ein Überbegriff über alle diese Staatsebenen, die wir angesprochen haben. Auch beinhaltet natürlich den Einbezug der Bevölkerung, eben im Sinne der Mitwirkung und im Sinne eben des Bottom-up, also auch, dass diese Planung oder diese Raumordnungspolitik eben auch von unten nach oben mindestens mitbestimmt werden kann. Das ist seine Definition eigentlich dieser Raumordnungspolitik. Jetzt kann man das anschauen, ganz oben natürlich, relativ abstrakt, strategisch, konzeptionell auf Bundesebene, da geht es eben um diese Leitsätze, um die Grundsätze, wie die Planung sein muss, wie die Raumentwicklung sein soll. Oder wir können das auf der Gemeinde unten anschauen und dann schauen, was geht eigentlich dann schlussendlich durch dieses Nadelöhr der Politik. Ganz am Schluss, wenn es entscheidend wird, oder wenn es um das Eigentum geht, wenn es um die Umsetzung von Nutzungsplänen geht, Eigentümer und Behörden verbindlich, was geht da dann noch durch von all diesen hehren Grundsätzen und Leitsätzen auf der ganz obersten Ebene? Also eben Raumordnungspolitik, oben eher von den Leitplanken her, von den Grundsätzen, aber auch unten, was geht dann schlussendlich noch durch die Gemeindeversammlung, oder? Das ist auch Politik dort, oder? Aber ganz unten eben am Boden bei der Umsetzung. Und Raumordnungspolitik beinhaltet eben alles eben im ganzen politischen System drin, auf allen Ebenen. Diese Folie soll eben auch aufzeigen, dass Raumplanung eben nicht eine abgeschlossene, für sich allein dastehende Disziplin ist, sondern dass Raumplanung eigentlich eine querschnittsorientierte Disziplin ist, die sachübergreifend eigentlich stattfindet. Weil alles, was wir eigentlich planen oder machen, hat irgendwo einen Umwelt- oder einen Raumbezug. Genau gleich wie die Finanzplanung. Also ohne Finanzen geschieht heute ja nichts mehr. Also die Finanzplanung ist eine Planung, die über alle Disziplinen, über alle Sachbereiche eigentlich hinweggeht. In dem Sinn auch querschnittsorientiert und sachübergreifend. Und genau gleich eben die Raumplanung eigentlich auch. Raumplanung ist abhängig von der Finanzplanung, weil ohne Mittel kann ich keine Maßnahmen treffen und die räumliche Entwicklung nicht beeinflussen. Raumplanung hat aber auch einen Bezug logischerweise zur Umweltplanung, weil Raumplanung soll ja eigentlich vernünftigerweise vorsorglicher Umweltschutz sein. Also in der Raumplanung ordne ich die Nutzungen, ich bestimme die Infrastruktur und sehr oft kommen ja dann Umweltbelastungen aus dieser Anordnung heraus. Wenn die Straße am falschen Ort durchführt oder die Siedlung am falschen Ort ist oder eben die Siedlung im Lawinenhang drin steht, dann hat die Raumplanung versagt bei der Lokalisierung und dann hat das Konsequenzen auch im Umweltbereich, in dem eben Lärmschutzwände aufgestellt werden müssen oder Lawinenschutzbauten erstellt werden müssen und so weiter. Hochwasser sehen wir ja gerade jetzt in diesen Tagen wieder. Da zeigt die Natur hier und da auf, dass wir vielleicht in unseren Siedlungsbestrebungen nicht unbedingt immer am richtigen Ort sind, oder? Also, Raumplanung, sachübergreifend, querschnittsorientiert, hat eigentlich mit allen anderen Sach- und Fachdisziplinen auch zu tun und deshalb braucht es hier eine enge Koordination. Jetzt, was ist ein raumordnungspolitischer Prozess? Also wie komme ich überhaupt zu diesen Raumplanungszielsetzungen oder dieser Raumordnung, die anzustreben ist? Das ist dieser Prozess beinhaltet eigentlich drei Aspekte. Der eine ist einmal die Zielfindung überhaupt, den Konsens zu finden. Das ist natürlich ein hochpolitischer Prozess. Konsens finden, Raumordnungskonzept des Kantons Basel-Land zum Beispiel. Oder eben auf Bundesebene die Diskussion zwischen Individualverkehr oder öffentlichem Verkehr. Also das sind so die grundsätzlichen Entscheide und Ziele, die gefunden werden müssen. Da muss ein politischer Konsens muss da gefunden werden. Und dann schlussendlich eben der Einsatz und die Handhabung geeigneter Instrumente durch den Staat oder durch in Vertretung durch Organisationen, die eben diesen Staat vertreten, also eben Post zum Beispiel, SBB, Institutionen, die eben diese Aufgaben des Staates übernehmen. Und bei den Instrumenten sprechen wir eben jetzt von Konzepten, Sachplänen, Richtplänen, Zonenplänen. Diesen Einsatz dieser Instrumente, das ist dann eben die realisierende Raumplanung, also die Umsetzung dann dieser Raumordnungspolitik. Dann auch eben wieder hier Raumordnungspolitik als dauernder Vorgang und Abwechslung immer zwischen Entscheidfindung, Entscheid und Vollzug. Und dann fehlt hier eigentlich, was müsste auch hier dann wieder kommen sofort, um den Kreis zu schließen. Ja. Überprüfung, Controlling, Monitoring, genau. Das könnte man hier eigentlich auch gleichzeitig einsetzen. Und dann eben die Frage, müssen wir unsere Raumordnungspolitik ändern? Hat das Konsequenzen auf die Maßnahmen? Wie setze ich die Maßnahmen mit den gegebenen Instrumenten um? Muss ich allenfalls die Gesetze ändern, dass ich bessere Rahmenbedingungen habe? Also das sind dann alles so Folgefragen aus diesem Controlling heraus. Und damit muss sich eigentlich die Raumordnungspolitik muss sich beschäftigen. Und die Instrumente dazu, das sind eben dann die Dinge, die wir kennen, also Inventare, aber eben auch das ganze funktionale, nominale Raumplanungsrecht mit den Instrumenten auf allen Ebenen schlussendlich. Wer ist dann Träger dieser Raumordnungspolitik? Der Staat mit all seinen Organen, also die Regierungen, die Verwaltung, die Gesetzgeber, das natürlich auch auf allen Staatsebenen, vom Bund bis hinunter zur Gemeinde und dann eben auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten und Kooperationen, also eben SBB, Post und so weiter, die eben die Aufgaben des Staates da teilweise übernehmen. Und zusammenfassend eben kann man sagen, dass jede Planung eigentlich durch das Nadelöhr der Politik muss. Sei das auf Bundesebene oder sei das eben auf Gemeindeebene, indem ich die Gemeindeversammlung davon überzeugen muss, dass ich eben dieses Gebiet auszonen sollte, weil es keinen Sinn macht, dort Siedlung festzulegen, weil es Fruchtfolgeflächen sind oder weil es schützenswerte Kulturlandschaft ist oder weil es schlicht und einfach weil die Bauzonenreserven so groß sind, dass ich dieses Gebiet nicht mehr brauche. Also das sind dann eben so die Argumente, die vielleicht dann eben auf Gemeindeebene dazu führen, dass man einen Entscheid fällen kann und dann eine Maßnahme ergreifen kann. Ist das soweit klar? Jetzt vielleicht noch ganz konkret und praktisch. Raumordnungspolitik jetzt auf Bundesebene. Irgendjemand muss sich ja dann wieder ganz konkret mit der Sache beschäftigen. Man kann ja nicht das Parlament dazu verwenden, eben die Raumordnungspolitik festzulegen. Auch dort braucht es ja Leute, die sich kompetent und fachlich dazu bestimmt, auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das ist im einen Fall ist es dieses ARE, das Amt für Raumentwicklung. Dann gibt es eine Raumordnungskonferenz. Das sind alle Ämter und Verwaltungen drin auf Bundesebene, die sich über die räumliche Entwicklung auseinandersetzen. Und dann gibt es einen Raumordnungsrat. Das ist ein Gremium von 16 Experten. Diese 16 Experten werden alle 4 Jahre vom Bundesrat neu bestimmt. Und diese Experten, das ist so ein bisschen der Beirat, der Wissenschaftsbeirat, würden wir an der ETH sagen, dort ist es eben der raumplanerische Beirat. Und dieser Beirat diskutiert dann eben zum Beispiel die Vorschläge des Amtes für Raumentwicklung zusammen mit dieser Raumordnungskonferenz. Und dort werden dann konkret eben solche Grundsätze, Leitsätze eben erarbeitet, die dann im politischen Prozess, in den parlamentarischen Kommissionen und dann schlussendlich im Parlament diskutiert werden und dann verabschiedet werden. Das ist ganz konkret jetzt so, wie eben die Meinung gebildet wird auf Bundesebene. Ja? Also ich würde sagen, im Raumordnungsrat sind natürlich, müssen natürlich paritätisch alle Interessen etwa vertreten sein. Also eben das, da ist zum Beispiel der Martin Lendi drin, das ist ein Raumplaner, vor allem ein Jurist auch, oder, der die ganzen juristischen Aspekte beurteilen kann. Dann ist dort sicher, sind aber auch Leute drin, die eher jetzt die Wirtschaft natürlich vertreten. Es sind sicher Leute drin, die eher aus dem grünen Bereich kommen. Also da ist die Zusammensetzung, wird auch vom Bundesrat festgelegt und da nehme ich an, dass das schon paritätisch der Fall ist. Und in der Raumordnungskommission sind alle Bundesämter vertreten, also das ist zum Beispiel das BAFU drin, das Bundesamt für Umwelt, aber natürlich auch das SECO und andere Ämter, die vielleicht eher jetzt den Verkehr vertreten, eher eben die Ökologie. Also das ist eigentlich, diese Kommissionen sind eigentlich schon so zusammengestellt, dass offen auch diskutiert werden kann. Wer dann Überhand hat und wie die Gewichtung dann ist, das ist eine andere Frage. Aber das ist auch ein politischer Prozess natürlich. Aber dort sind schon, würde ich sagen, Fachleute dabei, die in erster Linie nicht jetzt unbedingt ihre politische Ausrichtung ausleben sollten, sondern ihre Fachkompetenz einbringen. Oder? Und das Amt für Raumentwicklung muss dann ja diese ganzen Botschaften und diese Dinge dann vorbereiten für die parlamentarischen Diskussionen. Und dort beginnen ja dann geht es zuerst in die Kommission, dann gibt es eine Raumplanungskommission im Parlament, in den Ständen, im Nationalrat. Dann wird das auch wieder noch vorbereitet und dann geht es ins Parlament. Das ist ein relativ langwieriger Prozess. Aber ich meine, dadurch auch sichergestellt, dass das Ganze schon etwas abgeschliffen wird, oder? Bei uns in der Schweiz vielleicht etwas zu viel geschliffen wird, oder? Dann kommt so ein schöner Diamant raus, oder, der nirgends aneckt, aber vielleicht dann zu wenig mit Durchschlagskraft, oder? Und zu wenig Zähnen. Also dieser politische Konsens, den finden wir ja immer irgendwo, aber er ist immer irgendwo in der Mitte, oder? Und die Mitte ist vielleicht nicht in jedem Fall, in jedem Problem die beste Lösung, oder? Aber es ist immer ein gangbarer Weg, zu dem wir uns zusammenraufen und ja, der halt unserer politischen Ausrichtung eben auch dann entspricht. Das ist so. Aber ich würde da schon sagen, das wird schon seriös, wird das gemacht. Weitere Fragen, ein Resultat eben aus diesen politischen Diskussionen heraus eigentlich, ist ja jeweils eben die Frage, wie sieht die Raumordnung in der Schweiz in Zukunft aus? Ich möchte euch hier in diesem Zusammenhang mal zeigen, wie das 1990 ausgesehen hat. Das war damals eigentlich das Raumordnungskonzept oder das Raumkonzept der Schweiz, wie man sich das Ganze dort vorgestellt hat. Da hat man gesagt, die Schweiz ist eigentlich zu klein, als dass Basel oder Genf oder Zürich oder Bern hier international im Wettstreit mit den Metropolen München, Paris, Lyon oder Mailand in Konkurrenz oder in Verbindung treten können. Wir müssen als Schweiz auftreten, oder? Und daraus ist dann dieses Verständnis des Städtesystems Schweiz eigentlich entstanden. Man hat gesagt, die Schweiz muss als Ganzes eigentlich, als Zentrum Schweiz eigentlich in diesen internationalen Wettbewerb eigentlich sich einfließen lassen. Und das hat dann in der Schweiz intern zu dieser Vorstellung geführt, eben ORL, Ortsregionale Landesplanung. Das waren so die großen Leitbilder und Ideen, die hier bei uns entwickelt worden sind. Man hat dann gesagt, die Schweiz muss die Aufgaben aufteilen, oder? Wir haben eindeutig gewisse Schwerpunkte. Wir haben zum Beispiel in Genf, Lac Clément, haben wir der Standort der internationalen Organisationen, oder? Dann gibt es, ich nehme jetzt Zürich zuerst, den Sitz von Finanz- und Geschäftswelt, oder? Das ist Zürich. Dann Bern ist logischerweise das Zentrum der Schweiz, Verwaltung, Sitz von Regierung und Basel dann eben Hightech, Pharma, Chemie, Messezentrum, Tor zur Schweiz über den Rhein. Und das als Ganzes jetzt, diese Hauptstädte, die sollen als Ganzes eben in diesem internationalen System eben das Städtesystem Schweiz ausmachen, oder? Und dass das funktioniert, hat man dann auch gesagt, ja gut, dass wir das so sind, müssen wir was eigentlich machen? Und jetzt kommt die Frage nach den Maßnahmen. Wenn wir als Stadt hier funktionieren wollen, ist was die Voraussetzung eigentlich dann sofort? Ja? Genau, eine gute Vernetzung. Und eine Idee, die daraus entsprang, war welche eigentlich? Genau, die Swiss Metro, oder? Da hat man sich überlegt, ja, wie bringen wir dann diese ganze Schweiz irgendwie so zusammen, dass das wirklich als Ganzes funktioniert. Eben die Finanzwelt mit der Pharma und mit den internationalen Organisationen und mit der Bundesverwaltung. Und da war die Idee eben von dieser Swiss Metro, die mittlerweile gestorben ist, also man ist nicht mal dazu gekommen, eine Teststrecke hier zu bauen, wo man eben, ich weiß es nicht mal die Zahlen, aber in einer halben Stunde wäre man zum Beispiel von Zürich irgendwo bald schon in Lausanne gewesen. Oder Genf, also es ist eine unterirdische Schnellbahn, die eben natürlich eben nicht mehr überall anhält, sondern einfach diese Hauptzentren miteinander verbunden hätte. Und da hat man gewisse Studien gemacht, auch bei uns an der ETH, über die Umweltauswirkungen und überhaupt über die Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung der Schweiz grundsätzlich. Eben, was heißt denn das für Aarau, oder? Oder für Winterthur? Wenn ich da Zürich, Bern oder für St. Gallen, oder? Ist das dann auch noch dabei? Oder wer kann denn da mitmachen bei diesem internationalen Städtesystem? Aber das war so ein raumordnungspolitischer Entscheid eigentlich. Man hat dann in der Zwischenzeit einmal Halt gemacht und hat den Raumentwicklungsbericht erstellt und das war so ein bisschen in diesem Raumentwicklungsbericht dann die Idee, wie das in Zukunft aussehen könnte. Als Zwischenresultat eigentlich jetzt zu diesem Raumkonzept, das jetzt in Vernehmlassung ist, also da hat man eben versucht, den Raum eben etwas zu strukturieren mit diesen Metropolitanräumen, also es ändert eigentlich nicht sehr viel, also hier Bern, hier Basel, Zürich, La Clément, Tessin. Und dann hat man, um eben die anderen auch etwas zufriedenzustellen, hat man noch Entwicklungsachsen dann festgelegt, wo eben dann St. Gallen noch dabei ist, hier Chur, das ganze Wallis, oder? Das muss man ja auch berücksichtigen. Und dann hier das ganze Mittelland, der Mittellandbogen, die Innerschweiz hat man dann so ein bisschen angehängt. einfach um anzuzeigen, dass hier eben auch noch etwas sich entwickeln soll, dass diese Gebiete oder Regionen bei der Regionalpolitik eben auch noch berücksichtigt werden sollten, oder? Also in dieser Zwischenphase relativ deutlich, also mit gewissen Signaturen, wo wir doch die Regionen sehen konnten, wir sind dabei oder wir sind da ein Nebenschauplatz. Und das Ganze wird eigentlich jetzt wieder im neuen Raumordnungskonzept, das jetzt in der Vernehmlassung ist, wieder etwas nebulöser, oder? Also das sagt wieder relativ wenig eigentlich aus. Die Grundaussagen sind immer noch etwa so ein bisschen die gleichen, oder? Also man redet hier von diesen Handlungsräumen um die Städte, um die Zentren herum. Dann gibt es noch diese Städteregion, glaube ich, oder Hauptregion um Bern herum, weil Bern wurde zu Beginn nicht als solche Region anerkannt. Jetzt hat man da einen Kompromiss gefunden. Seht da auch eine etwas andere Farbe. Und auch hier dann hat man dann so kleinere regionale Zentren, die angebunden sind, dann eher Gebiete, die touristisch wichtig sind und entwickelt werden. Und auch international jetzt, da sehen wir eigentlich eben diese Planung über die Landesgrenzen hinaus. Schaffhausen, dann Ostschweiz, Bodensee, hier Regio Basiliensis, das Lac Léman-Gebiet, Tessin mit Anbindung an Mailand. Also das ist jetzt so das Raumordnungskonzept, das im Moment jetzt diskutiert wird in den politischen Räten. Das ist ja dann auch etwas wieder dann Ausgangspunkt für die ganzen Fragen der Gesetzesrevisionen, die es dann braucht und eben dann wieder auch die Frage, was müssen von dem jetzt die Kantone übernehmen, was wird von dem in die ganze Richtplanung dann übernommen, zum Beispiel von den Kantonen. Habt ihr dazu Fragen? Also wir werden auf dieses Konzept dann noch im Detail eingehen, es gibt ja auch eine Dokumentation, wir können die dann, glaube ich, den Studenten abgeben, glaube ich, also spannend, könnt das dann im Bett auch anschauen, also ich komme nochmal auf das zurück. Ich wollte einfach hier zeigen, eben wie raumordnungspolitische Entscheide dann auch visualisiert werden und wie sie dann eben einfließen in die ganzen Raumplanungsprozesse. Habt ihr Fragen dazu? Schönes Gemälde. Gut, dann abschließend jetzt, bevor wir dann wirklich zu den einzelnen Instrumenten kommen, nochmals zusammengefasst zu ein paar Wesensgrundsätze hier zur Raumplanung, die eigentlich alles ein wenig auch nochmals zusammenfassen, was wir bereits gesehen haben. Lebensraum als Gegenstand der Raumplanung ist als Planungseinheit aufzufassen. Ja, kann man unterstreichen, aber was ist jetzt Planungseinheit? Da haben wir gesehen, was für Grenzen nehmen wir grundsätzlich, wenn wir etwas beplanen oder etwas projektieren, müssen wir die Systemabgrenzung finden. Und das eben, diese Abgrenzung soll sinnvoll sein. Sie soll alle Einflüsse beinhalten, sie soll aber auch nicht zu groß sein, sondern sie soll eben problemadäquat gewählt werden. Also eben, ist die Gemeinde dann meine Planungseinheit? Ist es die Region? Ist es der Kanton? Sind es Großkantone? Wurde auch schon diskutiert. Diese Vorschläge kennt ihr auch, dass wir eine Anzahl Großkantone nur noch haben. Oder ist es die ganze Schweiz, die wir als Planungseinheit betrachten? Dann, was ist Raumplanung? Ich glaube, das können wir auch unterschreiben, ist eben Planung im Sinne einer systematischen Vorbereitung, vernunftgemäßen Handelns, was man darunter auch immer versteht, aber systematisch, darum eben folgt die Raumplanung einer Systemtechnik, einer bestimmten Arbeitsmethodik, die wir kennenlernen werden. Dann die Raumplanung ist Aufgabe des Staates, ich glaube, das ist auch richtig so, weil es ist eigentlich eine neutrale Aufgabe, oder sollte es sein. eine wichtige Aufgabe, die eben Rechte gibt, Nutzungsrechte gibt, aber auch Rechte beschränken kann. Also hier muss irgendwo von Amtes wegen eine neutrale Haltung vorhanden sein. Dann das nächste habe ich gerade auch angetönt, Raumplanung verfügt einerseits über Restriktionen und fördert andererseits Entwicklungen, indem ich Nutzungen eben ermögliche, indem ich aber auch über die Regionalpolitik, über den Mitteleinsatz dann eben diese raumplanerischen Maßnahmen auch unterstütze, weil das ist wie an der Hochschule auch, wenn ich etwas bewegen will irgendwo, kann ich das nur über die Mittel machen, oder? Wenn ich will, dass Institute zusammenarbeiten, dann muss ich Finanzen sprechen und diese daran knüpfen, dass die Institute dann einen gemeinsamen Bericht erstellen müssen. Sonst bewege ich nichts, sonst arbeiten die zusammen, die wollen oder die sich mögen und die anderen bleiben auf der Strecke. Also genau gleich natürlich auch in der Planung, respektive dann draußen. Ich kann mit finanziellen Mitteln, kann ich die Leute dazu bringen, etwas zu machen, oder? Und das gilt speziell auch für die Hauptplanung. Dann das, meine ich, ist auch klar geworden. Raumplanung ist eine dauernde Aufgabe, es ist nie fertig. Sie führt von einem gewissen Zustand über in einen neuen, besseren, wünschenswerten Zustand. Und bereits muss ich wieder mit dem Kontrollen beginnen und mir überlegen, ist dieser wünschenswerte Zustand immer noch wünschenswert, wenn ich dorthin komme? Oder haben sich die Werte verändert? Oder hat sich die Ausgangslage verändert? Oder sind die Rahmenbedingungen neu oder anders geworden, zum Beispiel aus der Wirtschaft und so weiter? Also dauernde Aufgabe, die sich laufend an den Zielen orientieren muss, an den Veränderungen und auch bereit sein muss, eben Kehrtwendungen zu machen oder eben auch gewisse Anpassungen vorzunehmen. Raumplanung besitzt einen hohen Querschnittsbezug, haben wir auch gesehen, zur Wirtschaft, zur Regionalpolitik, sachübergreifend, querschnittsorientiert. Raumplanung ist an das Recht gebunden, also Planung ist erst durch das Recht durchsetzbar. Auf der anderen Seite braucht es auch einen gewissen Rechtsschutz für die persönlichen, privaten Rechte und Interessen, eben zum Beispiel das Eigentum, die Eigentumsgarantie. Und Raumplanung bedarf einer aktiven Raumordnungspolitik, das ist eigentlich auch die Logik aus dem, was wir gesehen haben. Okay, gibt es da Fragen? Dann möchte ich eigentlich hier abschließen, weil wir haben jetzt da eigentlich diesen Teil erledigt und ihr könnt die Zeit noch nutzen, euch zu organisieren, auch für die Übung.